wie Allah Ta'ala ihnen eingegeben hat. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheeran.